die Bildfahrt nach Ebersdorf. Da am Silvestertage des Jahres 1212 unternahmen die Mönche des Zisterzienerordens in Freiberg eine große Betfahrt nach dem Marienbilde zu Ebersdorf, um daselbst Gott für den reichen Bergsegen zu danken. Es war eine strenge Kälte, doch mit freudigem Mute zogen die Betfahrer unter frommen Gesängen rüstig am Schieferbache hin. Da brachen plötzlich aus den dichten Waldungen die Räuber vom Schellenberg und Lichtenwald hervor und drangen auf den Zug ein. Sie wollten die kostbaren Geräte, Fahnen und Kleinodien rauben, die bei einer Betfahrt in der damaligen Zeit nie fehlen durften. Augenblicklich geriet der Zug in große Verwirrung und die Mönche flohen mit Jammern und Entsetzen. Aber der Schirmvogt warf sich mit seinen Reisigen den Klosterknechten den Räubern entgegen. Es entbrannte ein heißer Kampf, der eine gute Weile währte, aber er endete zuletzt mit dem Siege der guten Sache. Die Räuber wurden geschlagen und flohen nahe dem Flöherflusse, hoffend, dass das Eis sie trage. Doch die dünne Eisdecke brach in der Mitte des Flusses und die Hälfte der Räuber ertrank in dem kalten Flug. In eine Felsenschlucht. Als dies die Klosterknechte bemerkten, besetzten sie den Eingang der Schlucht und wollten da drinnen die Räuber mit den Waffen angreifen. Aber der Schirmvogt gebot, dass sie ihr Blut schonen und die Räuber durch Feuer verderben sollen. Hierauf schlugen die Knechte eine Menge Baumstämme nieder, zündeten sie an und warfen sie in die Schlucht, bis dieselbe zu einem brennenden Ofen glich. So wurden die Räuber vom Lichtenwalde und Schellenberg vernichtet und der Weg für die Betfahrer war wenigstens auf einige Zeit sicher. Jene Felsenschlucht, in der die Räuber verbrannten, heißt zum Andenken an jede Begebenheit der Höllengrund.